Erst nachdem Jesus zu den Leuten gesprochen hatte, ging er nach Kapernaum. Zweiter, ein Hauptmann hatte einen Knecht. Dieser Knecht war sehr krank und lag im Sterben. Der Hauptmann mochte ihn sehr. Dritter, der Hauptmann hörte von Jesus. Er schickte ältere Männer der Juden zu Jesus. Sie sollten Jesus bitten, zu kommen und seinen Knecht zu retten. Vierter, die Männer kamen zu Jesus. Sie baten ihn sehr und sagten, er ist es wert, dass du ihm hilfst. Fünfter, denn er liebt unser Volk. Er hat uns sogar unsere Synagoge gebaut. Sechster, Jesus ging mit ihnen. Als er schon nah am Haus war, schickte der Hauptmann Freunde. Sie sollten Jesus sagen, Herr, mach dir keine Arbeit. Ich bin nicht gut genug, dass du in mein Haus kommst. Siebter, darum dachte ich bin nicht gut genug, um zu dir zu kommen. Aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Achter, ich bin ein Mensch unter anderen Leuten. Aber ich habe Soldaten unter mir. Ich sage zu einem, geh. Und er geht. Ich sage zu einem anderen, komm. Und er kommt. Ich sage zu meinem Knecht, mach das. Und er macht es. Neunter, als Jesus das hörte, wunderte er sich über den Hauptmann. Er drehte sich zu den Leuten um, die ihm folgten. Er sagte, ich sage euch, so einen Glauben habe ich nicht einmal in Israel gefunden. Zehnter, die Männer kamen zurück ins Haus. Sie fanden den Knecht wieder gesund. Elfter, danach ging Jesus am nächsten Tag in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und viele Leute gingen mit ihm. Zwölfter, als er zum Stadttor kam, sah er einen Toten. Man trug ihn aus der Stadt. Es war der einzige Sohn seiner Mutter. Die Mutter war eine Witwe. Viele Leute aus der Stadt waren bei ihr. Dreizehnter, als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr. Er sagte zu ihr, weine nicht. Vierzehnter, er ging näher hin und berührte den Sarg. Die Männer, die den Sarg trugen, blieben stehen. Er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Fünfzehnter, der Tote setzte sich auf und begann zu sprechen. Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Sechzehnter, alle Leute bekamen Angst. Sie lobten Gott und sagten, ein großer Prophet ist zu uns gekommen. Gott hat seinem Volk geholfen. Siebzehnter, diese Geschichte über Jesus verbreitete sich in ganz Judäa. Sie verbreitete sich auch in der ganzen Gegend darum herum. Achtzehnter, die Jünger von Johannes erzählten ihm alles. Neunzehnter, Johannes rief zwei seiner Jünger. Er schickte sie zu Jesus mit der Frage, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Zwanzigster, als die Männer bei Jesus ankamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt. Er lässt fragen, bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? 21. Gerade in dieser Zeit hatte Jesus viele Menschen geheilt. Er heilte sie von Krankheiten, schlimmen Plagen und bösen Geistern. Er half vielen Blinden, wieder zu sehen. 22. Jesus antwortete ihnen, geht und erzählt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, Blinde sehen wieder. Lahme gehen. Menschen mit Hautkrankheiten werden gesund. Taube hören. Tote werden lebendig. Arme Menschen hören die gute Nachricht. 23. Glücklich ist, wer sich nicht über mich ärgert. 24. Als die Boten von Johannes weggegangen waren, sprach Jesus zu den vielen Leuten über Johannes. Er fragte, warum seid ihr in die Wüste gegangen? Wolltet ihr ein Schilfrohr sehen, das im Wind wackelt? 25. Nein. Was wolltet ihr sehen? Einen Menschen, der schöne, weiche Kleider trägt? Leute mit schönen Kleidern und einem guten Leben sind in den Häusern der Reichen. 26. Nein, was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Ja, wirklich, ich sage euch, er ist wichtiger als ein Prophet. 27. Das ist der, über den geschrieben steht, ich schicke meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich vorbereiten. 28. Ich sage euch, es gibt keinen größeren Propheten als Johannes unter den Menschen, die von Frauen geboren wurden. Aber der kleinste Mensch in Gottes Reich ist größer als er. 29. Alle Leute, die zuhörten, und die Zöllner sagten, dass Gott recht hat. Sie ließen sich von Johannes taufen. 30. Aber die Pharisäer und die Lehrer des Gesetzes ließen sich nicht von Johannes taufen. So lehnten sie Gottes Plan für sich ab. 31. Wem soll ich die Leute dieser Zeit vergleichen? Wem gleichen sie? 32. Sie gleichen Kindern, die auf dem Marktplatz sitzen und sich rufen, wir haben Flöte gespielt, aber ihr habt nicht getanzt. Wir haben Trauerlieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. 33. Johannes der Täufer kam. Er aß kein Brot und trank keinen Wein. Und ihr sagt, er hat einen bösen Geist. 34. Der Menschensohn kam. Er aß und trank. Und ihr sagt, er isst und trinkt zu viel. Er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. 35. Aber die Weisheit zeigt, dass sie richtig ist. Das zeigen alle, die ihr folgen. 36. Ein Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich an den Tisch. 37. Eine Frau in der Stadt hatte viele Sünden. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers aß. Sie kam mit einer Flasche aus Alabaster, die Salböl enthielt. 38. Sie stellte sich hinter ihn zu seinen Füßen und weinte. Sie begann, seine Füße mit ihren Tränen nass zu machen. Dann wischte sie sie mit ihren Haaren trocken. Sie küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. 39. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, sah das. Er dachte, wenn dieser Mann ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine Sünderin diese Frau ist, die ihn berührt. 40. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich muss dir etwas sagen. Simon sagte, sprich, Meister. 41. Ein Geldverleiher hatte zwei Leute, die ihm Geld schuldeten. Einer schuldete ihm 500 Denare. Der andere schuldete ihm 50 Denare. 42. Sie konnten das Geld nicht zurückzahlen. Der Geldverleiher erließ beiden die Schulden. Wer von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? 43. Simon antwortete, ich denke, der, dem er am meisten erlassen hat. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. 44. Jesus drehte sich zu der Frau um. Er sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus. Du hast mir kein Wasser für die Füße gegeben. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit sie hereinkam. 46. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit Salböl gesalbt. 47. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr verziehen. Denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wer wenig Vergebung bekommt, der liebt wenig. 48. Jesus sprach zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. 49. Die Leute, die mit ihm aßen, begannen zu fragen, wer ist dieser Mann? Er kann sogar Sünden vergeben. 50. Jesus sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden.